Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wir fangen sofort an. Erster Anrufer heute Nacht ist Marco. Und Marco ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Grüß dich. Hallo Marco. Was ist dein Thema? Um was geht's dir? Eigentlich ist es ein Thema von gestern. Und zwar, ich schäme mich für meine Frau. Ja, das hatten wir gestern. Genau, aber wenn ich mich dazu äußern darf, wollte ich Folgendes sagen. Und zwar, ich habe ein Problem, und zwar, ich habe ein Fibel für Frauen, die etwas kräftiger sind. Ja. Ich habe eine Frau, die wiegt 130 Kilo, ich bin 75 Kilo schwer. Ja. Und mein Problem ist, dass ich mit den Frauen einfach super wohlfühle. Also du hast im Moment eine Frau, die ist 130 Kilo schwer. Ganz genau. Ja. Nur ist das Thema gestern, ich schäme mich für meine Frau, dann müsstest du ja eigentlich stolz sein auf deine Frau, wenn du drauf stehst, oder? Ja, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ach so. Du bist in den vier Wänden scharf auf dicke Frauen, schämst dich aber auf der Straße mit ihnen zu flanieren. Ganz genau. Warum? Ja, das Problem ist einfach, dass, wie soll ich sagen, ich zeige mich gerne in der Öffentlichkeit mit Frauen, die den Klischee entsprechen. Das heißt also schlank. Models. Nicht unbedingt, aber. Naja, aber so die Richtung. Schlank, blond, gute Figur, gute Brüste und so weiter. Ja, unter anderem, ja, ganz genau. Also zumindest, dass man mir nachsagen kann, oh, der Marco hat eine nette Frau, sieht gut aus, passt zusammen. Was empfindest du denn, wenn du mit deiner Frau, also ihr seid verheiratet? Nee, wir sind befreundet, sind zusammen. Ihr seid zusammen, wie lange schon? Ein knappes Jahr, etwas über ein Jahr, ja. Ja, wenn du mit deiner Freundin, 130 Kilo schwer, wie groß ist sie? Die ist circa 1,69. 1,69, 130 Kilo schwer, wenn du mit ihr durch eure Stadt, durch euren Ort gehst. Was empfindest du da? Ich kann sie nicht, Peinlichkeit. Ja. Das ist dir peinlich. Du merkst, wie die anderen Leute sie angucken, dich angucken und dann denkst du, wer weiß, was die denken, wie kann der mit so einer dicken Frau und so weiter. Ja, das ist mein Gedankenweg, ja. Mhm. Weiß sie das, dass dir das peinlich ist? Sie spürt. Mhm. Und ist aber eigentlich sehr verletzend, ne? Wenn man jemanden... Liebst du sie denn? Ja. Wirklich? Ja. Oder bist du nur einfach scharf auf sie? Weil du nein, ich sage jetzt aber, es ist so, ich liebe sie über alles. Und aber dann ist es ja schon für die Frau schon sehr verletzend, wenn der Freund, mit dem man zusammen ist, sich für einen schämt. Ja, das Problem ist doch, ich finde sie super attraktiv und es ist auch einfach klasse mit ihr. Und Ja, aber du kümmerst dich ja sehr um die Meinung der anderen Leute. Ja. Weil in unserer Gesellschaft natürlich dicke Leute nicht so angesehen sind und man als Mann sich natürlich gerne brüstet mit irgendeinem Schuss, was man als Schuss so versteht, ne? Was so die meisten Männer als attraktive Frau ansehen. Ja, das war aber immer schon bei mir so. Also ich sag mal so, ich hab Freundinnen gehabt vorher schon, die super schlank waren und um dem Klischee zu entsprechen der anderen. Und aber insgeheim habe ich damals, also in der früheren Zeit, meine damaligen Freundinnen betrogen mit Frauen, die auch schon kräftiger waren, weil ich mich immer schon hergezogen habe. Ja. Dennoch sage ich es nochmal, das ist ja doch sehr verletzend für deine Freundin, wenn sie das merkt, dass du dich für sie schämst, dass du nicht wirklich zu ihr stehst, dass du dich um die Meinung der anderen Jungs, vorwiegend sind es ja wahrscheinlich Jungs, auf die du achtest. Auch Frauen, ja, es ist einfach so die Blicke, weißt du musst verstehen, du gehst mit der durch die Stadt. Ja, ich verstehe schon, aber meine Frage, es ist doch sehr verletzend für sie. Ja, schon, eigentlich schon, das gebe ich... Habt ihr darüber geredet, offen, schon mal? Ja, wir haben also schon Diskussionen gehabt und da hat sie auch gesagt, ich verstehe dich, du bist ein nettes Kerlchen, aber mit mir und warum liebst du mich? Und ich habe gesagt, ich stehe zu dir und dann hat sie gesagt, nein, das tust du nicht, weil du nimmst ja nicht einfach mal nicht mal in den Arm oder mal in die Hand oder wenn wir im Eiskaffee sitzen. Gehst du denn mit ihr Hand in Hand über die Straße oder nur so nebeneinander? Sie versucht die Hand zu nehmen und ich mach's elegant, dass so, ich muss da eben kurz rübergehen oder ich lasse die Hand dann irgendwie geschickt los. Okay. Also in diesem Gespräch, das ihr geführt habt, hast du es dann wirklich auch so formuliert, ja, mir ist es peinlich, so wie sie es vermutet? Nicht direkt, ich versuch's diplomatisch zu lösen. Ich will ja nicht das Gefühl, weil ich lieb sie ja und ich will ja nicht das Gefühl geben, nur weil sie jetzt Ja. So Marco, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo du für dich irgendwie eine Entscheidung, eine Haltung finden musst, finde ich. Du hast jetzt mehrfach gesagt, ich liebe diese Frau. Ich bin nicht nur scharf auf die, weil sie dick ist und das ist mein Jagdschema, ja, mein Beuteschema, sondern ich liebe die Frau auch. Ja. So. Wie machst du mit der... Dann finde ich, dass man dann auch dagegen angehen muss und sich dann auch dazu zwingen muss, wenn es einem auch schwerfällt, auch in der Öffentlichkeit zu der Frau zu stehen, auch wenn sie nicht dem üblichen Schönheitsklischee entspricht. Ja gut, aber... Indem du sie wirklich gezielt an die Hand nimmst, indem du sie küsst in der Öffentlichkeit, indem du richtig frontal gegen all die ganzen Blicke angehst und gegen das Getratsche, was da vielleicht passiert. Ja, das ist meine Charakterschwäche. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, das ist eine Charakterschwäche, wenn du dich dem zu sehr hingibst, was die anderen vielleicht denken. Finde ich auch, ja. Gut, aber, ja, gut. Nee, kein Aber. Wenn du die Frau wirklich liebst und auf Dauer auch halten willst, geht das gar nicht anders, dass man sich dann auch wirklich rundherum zu dem Partner bekennt. Hm. Egal wie der aussieht. Oder wie, welche Figur er hat. Ja, was, ja, das ist, ja gut, das kommt wahrscheinlich, ja, ich weiß es, ich gebe es ja zu, aber das Problem ist einfach, dass ich auch doch vielleicht zu oberflächlich bin, dass ich einfach dann einfach... Ja, aber das ist schon mal ein guter Anfang zur Änderung, wenn du das selbst so einsiehst. Aber ich kann doch auf irgendwie aus meiner Haut nicht raus. Doch, du kannst. Du musst es nur versuchen. Ich glaube, du hast das noch gar nicht genug versucht. Wenn man jemanden... Entschuldigung, ja. Ich weiß, es ist unhöflich, ich unterbreche. Wir waren jetzt zum Beispiel auf den Vasenweg hier in Stuttgart. Mhm. Und das ist so eine Art Kirmes, ne? Oder? Das ist wie Oktoberfest in München, ja. Vasenfest, Volksfest, ja, das Gleiche. Ja. Und da ist es bei mir einfach so, dass ich mir eine Bestätigung hole, dann gehe ich irgendwo anders hin und ja, dann gehe ich, spreche jemand an, gut, die super schlank ist und nett ist und super ist und aber im Endeffekt, wie soll ich sagen, das ist einfach eine Bestätigung. Ich kann nicht, wenn die sagen, bist du alleine hier? Ich sag, ja, ich will mit der Bekannten. Ich habe schon verstanden. Ich habe im Prinzip alles verstanden. Wir würden uns jetzt weiter im Kreis drehen, wenn wir das noch weiter besprechen. Ja. Weil du jammerst, dass du dich nicht verändern kannst. Ja, ja, und wie soll ich es machen? Indem du dich bemühst darum, indem du offensiver bist, indem du über deinen Schatten versuchst zu springen, es zumindest versuchst. Und ich finde, für eine Frau, die man liebt, muss man das können. Muss man es zumindest versuchen. Das heißt, egal was andere sagen. So, genau. Und auch egal was andere sagen, nimm die in den Arm, deine Frau. Und sagen, das ist meine. Das ist meine Frau. Ja, meine Frau. Das ist eine gute Frau. Die ist vielleicht tausendmal besser vom Charakter als die dürren Dinger, die anderen Jungs haben. Hm. Vielleicht aber auch nicht, aber es ist ja völlig egal. Es ist deine Frau, die du liebst. Punkt. Hm. Das ist nicht diskutabel weiter. Okay? Okay. Alles Liebe, alles Gute. Ich denke mal nach. Guten Abend. Ja. Ich noch. Ich wollte mal sagen, du machst eine tolle Sendung. Ich danke dir, Marco. Alles klar. Tschüss. Ciao. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben eine Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft an. Kostenfrei Telefonnummer. Fabien. Fabien oder Fabian? 17 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Ein Mädel. Genau. Und die heißt Fabien. Fabienne. Genau. Schön. Um was geht's, Fabienne? Ja, also ich habe jemanden kennengelernt, aber der ist 10 Jahre älter als ich. 27. Genau. Ein Opa. Ja. Gegen dich. Ja. Also den habe ich im Internet kennengelernt. Im Internet, ja. Mhm. Kennenlernen ist so eine Sache. Was heißt kennenlernen? Ja. Verliebt schon, ein bisschen? Aber was heißt verliebt? Also... Ich mag ihn. Was heißt eigentlich das Kennenlernen? Habt ihr über den Chat und Telefonieren hinaus euch auch wirklich getroffen schon? Und Nein. Habt ihr telefoniert? Ja. Ja. Weißt du, wie er aussieht? Ja, er hat sich beschrieben. Also kein Foto geschickt? Nein, noch nicht. Mhm. Wohnt er denn in deiner... In Pferde. Und wie weit ist das von dir entfernt? Ja, 40 Kilometer, glaube ich. 40? Ja. Ja. Nun bist du ein bisschen verhalten. Ja. Und das liegt im Alter? Ja, schon ein bisschen. Ja. Hast du denn schon Beziehungen gehabt oder wäre das jetzt der erste Freund? Nein, ich habe jetzt auch ein Kind. Ach, du hast ein Kind schon? Ja. Mit 17 Jahren? Ja. Hui, aber früh, ne? Ja. Wo ist der Vater? Ja, der ist weg. Der ist weg. Und wie alt war der? 21. Wie alt ist das Kind jetzt? 10 Wochen. Ja. Und wie kriegst du das hin mit 17 Jahren? Ich vermute, dass du noch in die Schule gehst oder eine Lehre machst. Ja, Schule bin ich fertig. Ja. Wo lebst du? Bei den Eltern? Mhm. Ja. Die haben das dann so akzeptiert, auch dass ja, du genau. quasi dann das Kind da auch erstmal aufziehst. Ja. Der Vater ist über alle Berge. Ja. War das, naja, ich muss nicht fragen, ob das Unfall. Ein Ja. Weil man, mhm. weil ihr wieder nicht verhütet habt. Ja. ja. Hast du denn jetzt dem 27-Jährigen erzählt, dass du auch ein Kind hast? Ja, klar, das weiß er. Ja. Also wir haben jetzt seit einem Jahr kennen wir uns und hatten öfter keine, also wir hatten jetzt in der Schwangerschaft Kontakt. Ach, das lief während der Schwangerschaft auch. Ja. Mhm. ja. Und da habe ich dann den Kontakt so halbwegs abgebrochen, weil mhm. naja. Ich meine, so ein Jahr mit jemandem chatten oder telefonieren ist ja schon eine lange Zeit. Auch mit Unterbrechung jetzt. Ja. Was ist denn, ich gehe mal davon aus, dass ihr mittlerweile mehr telefoniert, als denn chattet, oder? Ja, ja genau. Wir doch, telefonieren eigentlich nur noch. Ja, ist ja direkter und besser dann. Ja. Auch. Was hast du für einen Eindruck von dem? Einen ganz netten, sympathischen auch. Ja. Aber wie gesagt, das Alter, das ist halt. Hast du das auch mal so thematisiert in den Telefonaten, dass dir das doch ein bisschen irgendwie unangenehm ist, dass er ein bisschen schon ein bisschen 10 Jahre älter ist? Ja, schon. Was sagt er dazu? Naja, gar nicht. Ihm ist das egal? Ja. Mhm. Hat er denn in diesem Jahr versucht mal Druck auf dich auszuüben, dass ihr euch mal trefft oder dass das ein bisschen sich... Ja, er wollte sich auch immer treffen, aber ich wollte halt nicht. Mhm. Wegen mhm. der Schwangerschaft dann mhm. auch. Mhm. Was würdest du denn sagen, nun ist das sehr schwierig, wenn man nur telefoniert hat und nur chattet, was so die Empfindungen, was sind das für Empfindungen, die du für diesen Mann hast? Hm. Ja, schwer zu sagen. Mhm. Also ich mag ihn halt sehr. Also interessiert bist du? Ja, auf jeden Fall. Sympathisch? Ist dir irgendwas Unangenehmes an ihm aufgefallen schon? Nein, überhaupt nicht. Irgendwas, also wir verstehen uns super. Mhm. Wir können über alles reden, also. Mhm. Ist er solo? Ja. Ja, auch die ganze Zeit? Ja. Mhm. Auch das ganze Jahr über ist nichts gelaufen oder hat er dir das erzählt, wenn irgendwie vielleicht... Nee, also erzählt hat er mir nichts, dass da was gelaufen ist. Also mhm. er hat gesagt, da ist nichts gewesen, mhm. also dass er keine Beziehung hatte. Also Fabian, ich finde 10 Jahre, ja so groß finde ich den Altersunterschied nicht, nicht so ganz schlimm. Also ich meine... Das wird so immer weniger, wenn einer 30 ist und der andere 40. Natürlich, wenn der eine 17 ist und der andere 27, ist das schon noch ein bisschen größer, so vom subjektiven Empfinden ja. her. Aber wenn du so eindeutig sagst, der ist nett und ich habe den jetzt ein ganzes Jahr beschnuppert, dann würde ich fast... Ja, aber das ist, weil wir uns halt auch noch nicht kennen, also der telefonieren zwar, aber... Ja, und wenn du jetzt aber vielleicht den nächsten vorsichtigen Schritt machst und dich wirklich mal auf ein Treffen einlässt, um ihn noch näher kennenzulernen, weil du kannst ja zu jeder Zeit noch zurück. Vielleicht ist es wirklich ein toller Typ und vielleicht passt er auch zusammen, trotz der 10 Jahre Unterschied. Ja. Dann wäre es ja auch schade, wenn man das jetzt so wegwerfen würde. Ja, ich finde aber ich finde sehr toll, dass du mit so einer Vorsicht daran gehst. Das finde ich gut. Ja. Also ich will dich ja auch nicht überreden, dass du jetzt da wirklich wie so eine Rakete vorpresst. Mhm. Machst du ja sowieso nicht, glaube ich. Nee. Hast du denn schon mal überlegt, nur aufgrund des Alters, oder was heißt nur aufgrund des Alters, das auch ganz abzubrechen? Nein, das also nicht. Abzubrechen auf keinen Fall. Als ihr weniger Kontakt hattet, hast du da schon oft an ihn gedacht? Ja, doch. Das schon? Eigentlich schon, ja. Und du hast den Kontakt dann auch wieder aufgenommen und wieder intensiviert? Ja. Mhm. Ich finde, du solltest weiter langsam vorsichtig an ihn rantasten, um dir noch ein besseres Bild zu machen. Ja. Erst dann kannst du urteilen, ob es was ist und ob der Altersunterschied vielleicht doch zu groß ist. Ja, das stimmt. Ich finde ganz wichtig zum Beispiel, dass er dann akzeptiert, dass du ein Kind hast. Ja, das akzeptiert er auch. Also ohne Wenn und Aber bisher, ja. so wie du den Eindruck hast. Ja. ja. Und ich meine, 40 Kilometer ist ja nur keine große Entfernung. Ja, das stimmt. Da kann man sich ja mal irgendwo in einem Café oder in der Kneipe mal treffen ja. und mal ein bisschen quatschen. Und dann aber auch nichts weiter erstmal. Ja, dann kannst du das mal sacken lassen. Ich, ja. ich würde so machen, Fabian. Mhm, okay, danke. Alles Gute. Ja. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Sarah, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, mein Problem ist, ich bin seit knapp 4 Jahren mit jemandem zusammen gewesen. Mhm. Wir haben vor einem halben Jahr geheiratet. Nee, mhm. Quatsch, vor knapp einem Jahr geheiratet. Mhm. Entschuldigung, also vor 10 Monaten. Mhm. Und ich habe jetzt gestern, war ich beim Rechtsanwalt und möchte gerne die Scheidung einreichen. Warum? Warum? Aus dem einfachen Grund, weil die ganze Beziehung nur auf Lügen aufgebaut war. Wir haben ein Kind, 2,5 Jahre alt. Mhm. Er hat sich weder um mich noch um mein Kind gekümmert. Mhm. In der ganzen Zeit. Er hat immer seine sogenannten Freunde, Kumpels, wie auch immer, vorgezogen. Also sei es Saufen oder sonst irgendwelche Sachen. Mhm. Und ich bin mit der ganzen Situation nicht mehr fertig geworden. Er hat Schulden. Er hat vor unserem Kind noch 4 andere Kinder gehabt. Ach du lieber. Ja. 4 andere Kinder hat er noch? Wie alt ist er denn? Er ist 36. Mhm. Ich habe mit den ganzen Sachen kein Problem gehabt. Also ich hätte das alles mitgenommen. Mhm. Nur er hat sich halt nicht um uns gekümmert. Mhm. Das ist das Problem. Aber Sarah, ich frage mich jetzt, wenn du das so doch so negativ darstellst, wieso hast du den dann überhaupt noch geheiratet vor 10 Monaten? Weil ich gehofft habe, dass es sich ändert. Aber vorher war es schon eine ganze Weile und eigentlich ein paar Jahre schon auch schlecht für dich, oder? Ja, es gab immer wieder Lichtblicke. Also er war zwischendurch auch mal im Gefängnis wegen irgendeiner Strafsache. Mhm. Und ich habe immer wieder gehofft. Also ich habe ihm, ich bin schon mehrmals weg gewesen, aufgrund dessen, weil ich das eben nicht mehr mitmachen konnte. Und er hat immer gesagt, ich ändere mich. Ich höre auf zu trinken, ich höre auf mit diesen ganzen Sachen, was er halt veranstaltet hat, und ich kümmere mich und mache und tue. Und ich habe immer wieder geglaubt, ich war wirklich naiv, das ist halt so, trotz meiner 26 Jahre. Immer wieder eine Chance gegeben und immer wieder auf die Nase gefallen. Genau. Ja. Das, was du ihm am meisten vorwirfst, sind Lügereien, dass er sich in 1000 Sachen verstrickt, dass er trinkt. Ja. Was noch? Hat er dich auch geschlagen mal? Es ist einmal vorgekommen, er hat mich geschubst und so extrem geschubst, dass ich halt gegen den Küchenschrank geflogen bin und ziemliche Rückenprobleme hatte und dementsprechend auch eine Woche lang eine hauswirtschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Mhm. In der Zeit hat er sich auch nicht gekümmert. Mhm. Da war mein Kind gerade mal 6 Monate alt. Was würdest du ihm noch vorwerfen oder was wirfst du ihm noch vor? Das Problem ist einfach, dass er nicht von seinen Sachen wegkommt. Mhm. Also ich habe ihm immer geholfen, ich wollte, dass er ein ganz normales Leben lebt mit uns, also ein familiäres Leben, dass er seine Schulden abbaut, dass er sich um sein Kind kümmert. Wie hoch sind seine Schulden, weißt du das? Ja, das Problem ist halt, dass er für seine 4 anderen Kinder kaum Unterhalt gezahlt hat, das kommt. Und dann halt noch ungefähr 60.000, schätze ich mal, 60.000 Euro. 60.000 Euro. Stange Geld. Ja, Stange klar. Geld. Ich hätte das aber nicht. Weswegen war er im Knast? Fahren ohne Führerschein, alkoholisiert. Also, im Klartext, du hast jetzt die Schnauze voll von dem. Ja, sicher. Und jetzt bist du nicht mehr naiv, sondern hast endlich eine Konsequenz gezogen und hast gesagt, Schluss aus, ich will mich scheiden lassen. Genau. Wie ist denn die Situation im Moment? Nimmt er das hin oder versucht er jetzt wieder zu baggern und zu sagen, ach bitte, gib mir noch eine Chance? Ja, das hat er versucht ganz am Anfang. Also wir sind jetzt seit ungefähr 1,5 Wochen, bin ich weg. Mhm. Und also weg heißt auch aus der gemeinsamen Wohnung raus? Aus der gemeinsamen mit Wohnung dem Kind raus, zusammen. Mit meinem Kind zusammen. Mhm. Und wo bist du jetzt? Ich bin bei einer Freundin. Mhm. So. Und er hat gesagt, also am Anfang hat er mir gedroht, am ersten Tag, am zweiten Tag hat er geknatscht und er würde alles ändern hin und her. Ich habe gesagt, ich glaube dir das nicht mehr, ich habe dir genug Chancen gegeben. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass wir mittlerweile, glaube ich, auf einer freundschaftlichen Basis arbeiten und versuchen, das jetzt auf die Reihe zu kriegen mit der Wohnung, mit den Sachen, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Aber das klingt doch gut. Ja, das klingt gut. Kommt da jetzt ein Aber? Nur weiß ich nicht, ob er das einhält. Mhm. Ich weiß nicht, also es geht jetzt darum, dass ich in unsere Wohnung zurück möchte mit dem Kind. Mhm. Und er, also ich habe die Voraussetzung, dass er eben eine eigene Wohnung nimmt und für sich Verantwortung lernt zu haben. Mhm. Weil er für sich niemals in seinem Leben Verantwortung hatte. Mhm. Also jetzt ist dein Misstrauen da. Wird er sich an die Vereinbarungen halten? An die Abmachungen wird das alles so glatt laufen. Du hast aber nicht die Sorge, dass du nochmal so emotional, sag ich mal, rückfällig wirst. Doch, genau die Sorge habe ich. Die hast du auch. Das ist mein Problem, weil ich habe ihn, ich mag ihn noch. Mhm. Aber Sarah, ich möchte auch nicht, dass er jetzt abrutscht, so wie es am Anfang war, wie ich ihn kennengelernt habe, dass er jetzt wirklich wieder auf der Straße steht und gar nichts hat. Aber du hast mir ja gerade selbst gesagt, ich war immer wieder naiv und immer wieder naiv. Habt ihr ihm eine Chance gegeben. Ja, genau. Und bist immer wieder enttäuscht worden. Ja. Immer wieder, durch all seine Aktionen, was er gemacht hat. Ja. Und ich meine, du hast ja jetzt den gravierenden Schritt gemacht und sagst, ich will mich scheiden lassen. Da musst du jetzt wirklich zäh sein und das durchziehen. Ja, das werde ich auch tun. Du bist ja wirklich so oft wieder rückfällig geworden, dass das jetzt nicht normal passiert. Du bist ja jetzt schon einen ganz entscheidenden Schritt weiter gegenüber früher. Ja. Das musst du dir ja wirklich vor Augen halten, was ja auch ein großer Erfolg eigentlich ist, was du jetzt gemacht hast. Ja. Jetzt musst du aber auch weiter tapfer dabei bleiben. Ne? Ja, das werde ich auch tun und meine Freundin unterstützt mich dabei auch. Mhm. Nur es ist halt so, dass ich das Problem habe, dass wir durch unser gemeinsames Kind, und ich will ihm das Kind nicht nehmen. Mhm. Ne? Also es ist halt sein Kind auch. Da kann man ja hoffentlich Regelungen treffen, dass er mit dem Kind auch in Kontakt ist, dass er das zumindest schafft. Aber lass dich bloß nicht, ich sag jetzt mal auch so gefühlsmäßig erpressen, von wegen, ja, ich will ja nicht, dass der wieder ganz rückfällig wird oder irgendwie wieder völlig in die Gosse fällt. Der Mann ist 36 Jahre alt, der ist selbstverantwortlich für sein Leben. Und wenn du vier Jahre dem quasi geholfen hast immer wieder, dann ist jetzt aber auch Schluss. Und wenn er in die Gosse fällt, fällt er in die Gosse. Es ist sein Ding und dann muss er selbst wieder raus. Ja, natürlich. Ich habe durch die Rechtsanwältin habe ich ja klargestellt, dass eben einige Sachen jetzt laufen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, ich möchte das auf freundschaftlicher Basis regeln. Und ich möchte auch, dass er eine Chance kriegt, halt noch ein bisschen Zeit hat, zumindest sich eine eigene Wohnung zu suchen. Mhm. Weil meine Freundin ist damit einverstanden, dass ich hier noch ein bisschen bleibe. Mhm. Und das habe ich ihm auch vor Augen gehalten. Er wird jetzt auch ein Schreiben kriegen von der Rechtsanwältin. Aber ist doch alles schon mal gut. Du bist mit der Rechtsanwältin in Kontakt. Du hast dich zu einer Überzeugung durchgerungen. Jetzt musst du nur aber auch bei der Stange bleiben. Ne? Das ist es. Ja, ja. Und da möchte ich dich wirklich nur zu ermutigen. Ich bin ja froh, dass du deine Freundin hast, die dir beisteht. Dann hast du eine Rechtsanwältin. Das ist auch gut. Also eigentlich läuft alles im Moment sehr im guten Bereich für mich. Ja, ich habe nur einfach Angst, dass in der Zeit, wo er jetzt eben mit mir Kontakt hat, mehr oder weniger gezwungenermaßen durch das Kind auch, dass er mir irgendwelche Sachen erzählt und ich bin ziemlich labil in so Sachen, eben dadurch, dass ich auch keine tolle Kindheit hatte, genauso wie er auch, dass ich da wieder rückfällig werde. Ja, das ist natürlich jetzt schwer von außen einen Rat zu geben, außer zu appellieren, einfach zu sagen, nimm es dir genau vor, dass du keinen Millimeter zurückweichst von deiner jetzigen Haltung. Ja. Nur so kannst du es ja machen. Und wenn du zurückweichen solltest, dann revidiere das hinterher schnell wieder. Mach's wieder gut, nachdem es dir klar geworden ist. Ich würde gerne, also wenn das irgendwie möglich ist, vielleicht nochmal mit deiner Psychologin reden. Gerne, ja, das ist heute aber ein Mann und der heißt Johannes. Oder mit dem, ist ja auch egal. Ja, vielleicht hat er noch ein paar gute Psychotricks, wie du da in dieser Konfrontation mit ihm ganz gut bestehen kannst. Ja. Gute Sache, finde ich auch. Du legst auf, Johannes ruft dich an. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Stefan, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Stefan. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe damals schon mal vor 2 Jahren mit dir über dieses Thema gesprochen, und zwar meine Krankheit ist mir peinlich. Mhm. Und zwar habe ich ein Gliom im linken Kont des Hirnschenkels, also praktisch eine Entzündung des linken Hirngewebes. Mhm. Und das verursacht bei mir eine unkontrollierbare Hyperkinese, also sprich eine Tickstörung, so eine Zwangsstörung. Eine Zwangsstörung, aufgrund einer chronischen Entzündung im Gehirn? Ja, im linken Kont des Hirnschenkels, im Mittelhirn, ja genau. Ja. So eine Art Tumor, kann man sagen. Ach, das ist eine Art Tumor? Sowas ähnliches. Den man nicht entfernen kann. Nee, leider nicht, ist inoperabel. Man kann ihn auch nicht bestrahlen oder man kann nichts machen. Also die haben damals in Freiburg, war ich beim Neurologen gewesen, die haben eine stereotaktische PE gemacht, sprich eine Gewebeprobe entnommen, also die Schädeldecke aufgebohrt und versucht, dieses Teil da zu entfernen. Ja. Aber ist zu kompliziert, weil da ist eine Komplikation zu hoch, dass ich eine halbseitige Lähmung davon tragen kann und ja. Und das wollte ich dann doch nicht. Und haben so eine Gewebeprobe genommen und haben dann festgestellt, dass es also eine Gliose ist, das spricht eine Entzündung, sind vom Tumor ausgegangen und jetzt muss ich halt damit leben, mit dieser Problematik. Insgesamt, wie viele Jahre hast du das schon? Seitdem ich 14, 15 bin, praktisch. Ach, so lange. Das wächst aber nicht, es ist gutartig zum Glück halt. Ja. Das beeinträchtigt meinen Lebenswandel schon ziemlich sehr. Du hast gerade gesagt, du hast dadurch ein Zwangsverhalten. Ja, so Zuckungen halt, und ich schäme mich dafür ohne Ende. Beschreib das nur genau, was es ist. Ja, so eine Art Tick, wie soll ich sagen, Tourette-Syndrom ist dir bekannt. Ja, also dass Leute unvermittelt plötzlich mal so zucken oder irgendwie so Verkrampfung kriegen. Nicht so super hyper extrem halt. Ich meine, ist das bei dir auch dem ganzen Körper, dass der Arm plötzlich zuckt oder nur das Gesicht? Ja, mit dem Kopf halt ziemlich schlimm manchmal, wenn ich mich also aufrege, ist es ziemlich extremer halt. Das heißt also, siehst du mich gerade im Fernsehen? Nee, ich sehe dich nicht. Nee, dann hätte ich gerade das vorgeführt, ob es denn so aussieht. Ja, aber erzähl weiter. Ja, und wie schon gesagt, also das ist blamabel und peinlich und ich meine, das fällt natürlich auf, diese Zuckungen halt, ne? Also der Kopf kann zucken, das Gesicht kann irgendwie so wegzucken. Du kannst es ja nicht sehen, ich hab's gerade mal nur gemacht. Mit Schultern und mit dem Kopf halt so ein bisschen halt, ne? Ja. Ist es permanent? Du sagst, wenn du aufgeregt bist, ist es sehr stark? Ist es also dann jetzt momentan ist es überhaupt nicht halt. Und ach, das ist ja interessant, obwohl das ja auch eine Stresssituation für dich ist, ne? Hier jetzt öffentlich zu reden und... Ja, ich habe da so an für sich, mit Leuten so vor Leuten zu reden, keine Probleme halt, weil ich singe auch und ich sing vor vielen Leuten und... Du singst? Ich bin Sänger, ja. Ich habe eine Gesangsausbildung gehabt, 3,5 Jahre lang und das Singen ist mein Leben, ich liebe das Singen und... Machst du das beruflich? Nee. Ich mache beruflich leider gar nichts. Und wenn du singst, singst du in einem Chor oder wo? Nee, ich so auf Karaoke-Veranstaltungen. Ach so. Und du machst beruflich nichts wegen dieser Erkrankung? Ja, ich habe mein ganzes Leben ist irgendwie, weiß ich nicht, völliger Scheiß, kann man so sagen. Also meine Eltern haben sich früh getrennt, da war ich ungefähr 10 und ja, schulisch war es auch nicht so besonders rosig bei mir. Und na gut, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es schon mit der Krankheit zusammenhängt, wenn du das seit so vielen Jahren hast, dass man da ja, auch psychische Probleme und Eheprobleme mit den Eltern halt und dann nie großartig zur Schule gegangen und dadurch keinen Abschluss erreicht und dann, wenn man keinen Abschluss hat, dann... Du hast also auch nichts gelernt? Nee, und auch keine Berufsausbildung, nicht. Von was lebst du so, von Sozialhilfe? Leider, ja. Was machst du denn? Ich möchte da gerne von wegkommen, ich habe schon so viel versucht mit Nebenjobs irgendwie, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Arbeit annehme, dann wird das direkt von der Sozialhilfe angerechnet und dann kann man sich auch nicht irgendwie großartig Klamotten von kaufen, von irgendwas lebt man auch noch von Hand. So, und den ganzen Tag hängst du so ab? Schläfst lange? Ja, leider. Ja. Hast du einen Freundeskreis? Nee, eigentlich nicht. Hast du überhaupt ein oder zwei Freunde? Ich meine, die Leute, die ich so kenne, also so einfach nur normale Bekanntschaften halt, die man so hat, aber so, wo ich sagen kann, richtig Freunde, die auf mich zählen oder das nicht. Also, für mich da sind keine. Ne? Das ist ein ziemlich einsames Leben, führst du. Ja, kann man so sagen. Hast du Freunde schon mal gehabt? Ja, klar, ich meine so Bekanntschaften halt, wenn man öfter mal, also ich gehe auch manchmal weg und so Diskothek oder so. Nicht mal eine Beziehung, hast du eine Beziehung schon mal gehabt? Ja klar, also ich meine, ich sehe nicht schlecht aus und ich meine, ich bin nicht irgendwie, weiß nicht, ich bin auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, einer der Trübsal bläst, die sich in der Kämmer. Aber du hast im Moment keine Beziehung? Nee, momentan nicht. Wie ist denn das wie ist das denn in so einer Beziehung, wenn man diese äußerlichen Dinge hat, dass man zuckt und sich verkrampft und das ist ja nur auch irgendwie. Ich schäme mich halt unheimlich dafür, ne? Ja, ich wollte gerade fragen, ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann schon schämt, irgendwo eine Frau anzusprechen, wenn man mit dem Gesicht immer zuzuckt. Ja, ich habe halt so, wie soll ich sagen, also keine Probleme irgendwie Frauen anzusprechen halt. Ich bin da schon also lockerer so drauf und aber das fällt halt schon auf, dass ich mit diese Zuckungen halt habe und dann kommen halt schon Fragen, nimmst du irgendwelche Drogen oder so oder bist du denn drauf, was ist mit dir los? Und dann rück ich halt so zögerhaft mit dieser Geschichte halt raus und dann ist auch so, ja, nee, dann lass mal lieber und keine Ahnung. Ist das eigentlich schlimmer geworden in den letzten Jahren? Die Zuckungen? Das ist unterschiedlich. Mal ist es extrem ganz schlimm und mal ist es gar nicht so schlimm. Kommt auf die Situation, also ich habe es ja nicht unter Kontrolle, das ist ja das Problem. Medizinisch bedeutet das A, wie du gerade gesagt hast, man kann nichts dagegen unternehmen und bedeutet das B auch, dass du damit jetzt leben musst oder vielleicht dann auch sehr alt werden kannst, hoffentlich? Also das Ding ist gutartig. Gutartig, das heißt, es wächst nicht. Also das heißt, wir müssen im Quartal, also vierteljährlich halt immer eine CT- oder Computertomographie machen, um zu gucken, ob das Ding wächst. Und die haben da bei dieser stereotaktischen PE, die ich in Freiburg hatte, so eine Terrariumkugel im Kopf implantiert. Das heißt, dann können die gucken, dass dieser Punkt dann schwarz und wenn dieser Tumor wächst, ist der Rand dann weiß. Und daran können die sehen, ob das Ding sich verändert oder nicht verändert. Und hat sich's verändert? Nee. Nee, das ist ja schon mal gut. Ja. Was ist jetzt eigentlich der Grund deines Anrufes bei mir? Ja, ich bin total, weiß ich nicht, ich sehe mich auch irgendwie nach, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich sehe mich auch irgendwie nach Zärtlichkeit und Liebe irgendwo auf eine Art und Weise und ich weiß nicht, ich möchte irgendwie eine Freundeskreis haben und Leute haben, die mich so akzeptieren, aber irgendwie in dieser Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, die total oberflächlich und kalt geworden ist, ist es irgendwie schwer, auch gerade mit einer Problematik, die ich habe. Ja, mag sein, glaube ich auch. Andererseits liegt es aber auch immer sehr an einem selbst. Es gibt so viele sehr kranke Menschen, auch sehr behinderte Menschen, die, weil sie selbst so initiativ sind und so aktiv, wirklich völlig integriert sind und auch im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dir. Du sagst, du siehst gut aus. Du hast eine gute Wirkung, du kannst gut reden, kriege ich ja mit. Vielleicht kastest du dich auch zu sehr ein in deiner Welt und ziehst dich zu sehr zurück und unternimmst zu wenig und machst zu wenig aus deinem Leben. Mir fehlt aber auch irgendwo auf einer Weise die finanziellen Möglichkeiten, irgendwie großartig wegzugehen. Ja, gut. Naja, es geht nicht ums Geld. Darauf wollen wir es jetzt nicht zurückführen. Wieso hast du eigentlich mit deinen 30 Jahren, wenn alles schon so komisch gelaufen ist, nicht versucht, irgendwie noch einen Schulabschluss nebenher zu machen? Habe ich versucht, weil ich bin 7. Klasse oder so abgegangen von der Schule. Und ich habe damals über die VHS, Volkshochschule, versucht, einen Abschluss nachzumachen. Nur den Stoff, den die da durchnehmen, Mathe, fangen ab der 9. Klasse an. Mhm. 9. Klasse. Und da bin ich absolut nicht mitbekommen. Und dann mussten mir die Leute 1000 Mal erklären. Und du hast es aufgegeben. Die wollten sich damit auch nicht großartig aufhalten. Dann, die haben sich auch so gesagt, die Leute, die mitkommen, kommen mit. Und die Leute auf die Strecke bleiben halt auf der Strecke. Hast du es ja nochmal versucht später? Ja, sicher. Ich habe ungefähr 3-4 Anläufe gemacht. Ne? Mhm. Und das hast du aber jetzt aufgegeben? Nee. Also ich werde jetzt erstmal, ich muss nächstes Mal nach Essen in eine Klinik jetzt und gucken. Ich werde mich erstmal stationär da aufnehmen lassen für eine Woche und dann den Rest ambulant machen. Und wenn das nichts bringt, Hannover. Und dann weitersehen. Und dann, wenn ich... Jetzt mache ich einen Vorschlag. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen gleich mal redest. Nicht wegen eines nur psychologischen Gesprächs, sondern... wir sind ja ausgestattet mit vielen, vielen Adressen und Informationen hier. Boah, das wäre so super, ne? Ich möchte erst einmal gucken, ob es für deine Erkrankung und für ähnliche Erkrankungen nicht Selbsthilfegruppen gibt, die vielleicht auch in deiner Gegend sich organisiert haben. Das wäre doch schon mal ein Anlauf für dich, auch wieder neu unter Leute zu kommen. Jürgen, könnt ihr mir vielleicht was ermöglichen? Ich meine, das hören natürlich 1000 Leute, diese Sendung. Ja. Dass ihr vielleicht einen netten Arbeitgeber für mich vielleicht findet, die mir vielleicht einen Job anbietet, weil ich will von dieser scheiß Sozialhilfe wegkommen. Das Stefan, ist das ist jetzt Wunsch. Ganz schwierig. Also wenn ich jetzt damit anfange, besteht diese Sendung nur noch aus Jobgesuchen. Und wir müssten uns jetzt fast nochmal 10 Minuten unterhalten, was deine Vorlieben sind. Du hast ja keine Qualifikationen. Dennoch, wenn natürlich jemand zugehört haben sollte, was ich aber jetzt nicht glaube, dass das so schnell funktioniert, können wir das natürlich machen. Ich finde viel wichtiger auch erstmal, dass du unter Leute kommst und dass du wieder mehr so ins Leben reingerätst. Gibt es da so Selbsthilfegruppen? Das wollen wir jetzt mal gleich rausprobieren, rauskriegen. Mein Psychologe, der Janis soll das mal gucken, ob wir da irgendwelche Unterlagen haben. Aha. Du legst auf, wir rufen dich, das heißt, Johannes ruft dich gleich wieder an. Alles klar. Ich wünsche alles Gute, toi, toi, toi. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Ja? Tschüss. 1.32 Uhr und 32 Sekunden, kleine Pause. Uhr 33 und 3 Sekunden. Hier ist Radio 1 live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow live hier aus Köln. Zu hören im Radio 1 live und zu sehen im WDR Fernsehen. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Über jedes Thema können wir reden, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Bitte, wenn ihr faxt, nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Jetzt bin ich verbunden mit Michael und Michael ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, hallo Michael. Hallo, grüß dich. Hallo Michael. Was ist dein Thema? Ja, es ist also so, dass ich gemerkt habe vor einiger Zeit, dass ich unheimlich gerne Damenoberbekleidung trage. Damenoberbekleidung? Ja. Ja. Und das sind eben vor allen Dingen, sage ich mal, kuschelige Strickbekleidung. Ja. Zum Beispiel Damenpullis mit riesengroßen Rollkragen, wie es eben speziell für Damen gibt. Ja. Damenkleider, Strickröcke. Ja. Oder auch Samtkleider. Ja. Also die ganze Palette von Damenkleidung, kann man sagen. Ja, ein großer Teil davon, ja. Ja. Und Unterwäsche nicht? Unterwäsche nicht, also nur die Oberbekleidung. Also kein BH, keine Damenstrumpf, kein... Wie ist es mit den Strümpfen? Ziehst du Damenstrumpfhosen an? Auch nicht. Auch nicht? Nein. Dieses hast du jetzt, die Lust daran, das Interesse daran, hast du vor kurzem erst entdeckt, sagst du? Also nee, also das ist schon mehrere Jahre her, dass ich das gemerkt habe. Wie alt warst du da? Also da war ich so Anfang 30. Anfang 30, ja. Ja. Da warst du dann auch schon in einem gestandenen Alter. Ja. Wie lebst du das? Ja, es ist eben so, dass ich diese Bekleidung nur heimlich anziehen kann. Hm. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ich bin also verheiratet. Hast du Kinder? Nein. Nein. Und meine Frau, die weiß eben überhaupt nichts davon, ich weiß gar nicht. Wie viele Kleider hast du denn zu Hause? Ja, es ist so, dass ich ein paar tolle Pullis habe und eben ein paar Röcke und ein paar Kleider. Mhm. Sag ich mal, so insgesamt 10 Bekleidungsstücke, sag ich mal. Und wo hast du die versteckt? Ja, die habe ich halt bei uns zu Hause versteckt im Haus. Mhm. So versteckt, dass deine Frau die nicht entdecken kann. Ja. Wann ziehst du die Sachen denn an? Also ich kann sie halt nur anziehen, wenn ich mal alleine bin. Wenn meine Frau halt außer Haus ist, wenn es mal durch verschiedene Arbeitszeiten oder so, mhm, oder sie ist mal unterwegs, wenn es dadurch möglich ist. Mhm. Wie soll ich mir das vorstellen? Dann bist du alleine zu Hause, ja, dann ziehst du deinen schicken Damen-Rollkragenpullover an und genau, den Samtrock. Mhm. Was auch Damenschuhe dazu? Also Schuhe nicht. Nee, dann läufst du so mit nackten Füßen und nackten Beinen in dem Samtrock durchs Haus. Genau. Hast du unten drunter dann deine normale Unterhose an? Also unten drunter habe ich die ganz normale Bekleidung an. Ja. Wenn du das dann machst, was für ein Gefühl hast du dabei? Also ich habe eben dabei ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Also ich finde eben, dass ich dann unheimlich toll in dieser Damenbekleidung aussehe, mhm, und betrachte mich eben darin. Machst du dich irgendwie im Gesicht auch so ein bisschen zurecht? So mit Schminke oder sowas? Nein, das nicht. Das auch nicht. Perücke hast du ja auch nicht gekauft. Nein. Nee. Es geht also wirklich um die reine Bekleidung. Mhm. Hat das für dich einen sexuellen Aspekt? Erregt dich das, wenn du mit diesen Damenkleidern rumläufst? Also es ist auch so, dass es mich sexuell erregt. Das ist so? Ja. Mhm. Das heißt also, in dem Moment, wo du die Dinger anziehst, bist du innerlich schon ein bisschen auf... Genau. Ein bisschen, also eine gewisse Erregung ist dann da. Ja. Mhm. Was wäre denn so dein... Also wenn du jetzt nicht in dem Gefängnis der Partnerschaft sitzen würdest, mhm, wenn du alleine wärst, was würdest du denn am liebsten machen, wenn du so ganz freie Hand hättest? Ja, also ich würde mich am liebsten eben anderen Leuten in dieser Bekleidung zeigen. Du würdest gerne rausgehen? Genau. Auf die Straße, vielleicht mal in eine Kneipe? Oder irgendwo hin, ja, um mich halt in dieser Bekleidung mal zeigen zu können. Würdest du denn gerne das auch noch ausbauen? Also ich sage jetzt mal, dass du auch dann schicke Pumps dir kaufst oder dich vielleicht entsprechend auch... im Gesicht stylst mit der nötigen Kosmetik und so weiter. Würdest du das gerne? Na gut, eventuell ja. Mhm. Ich stelle mir das sehr beklemmend vor, dein Leben. Du hast über etwas, was du da ganz heimlich praktizierst, mhm, das darf niemand wissen. Ja. Da fühlt man sich doch sehr unglücklich, oder? Naja, das ist eine sehr schwierige Situation. Verstehe. Ja. Hast du überhaupt schon mal mit jemandem darüber geredet? Nein, noch mit niemandem. Mit niemandem. Heute ist das erste Mal, dass du darüber sprichst. Ja, genau. Nach 8 Jahren, dass du das machst. Ja. Wie fing das denn damals vor 8 Jahren überhaupt an, dass du bemerkt hast, ich habe da so Lust dran und Spaß? Also, es ist also schon so, also das ist eigentlich auch schon länger, dass ich, wenn ich Frauen eben in so einer Bekleidung gesehen habe, mhm, zum Beispiel mit so einem ganz tollen Rollkragenpulli oder einem ganz tollen Kleid, dass ich das schon immer gut gefunden habe. Mhm. Und dass es mich dann auch schon immer sexuell erregt hat, mhm, aufgrund dieser Bekleidung. Und irgendwann habe ich mal das Bedürfnis gespürt, selber solche Bekleidung dann zu tragen. Mhm. Aber das ist doch dann, glaube ich, ein ganz großer erster Schritt, wenn man dann zum ersten Mal in ein Kaufhaus geht. Genau. Oder ein Geschäft. Und dann bist du wirklich dann auch in ein Geschäft gegangen, ja, und hast dir sowas gekauft. Ich bin halt in ein großes Kaufhaus gegangen, habe mir dort so einen Pulli genommen, mhm, also XL für Damengröße, das passt mir dann. Mhm. Hast ihn aber nicht anprobiert da? Doch. Doch? Hab's dann anprobiert. Aber wäre dir das nicht peinlich? Ja gut, in der Umkleidekabine. Ich sag mal, in so einem großen Kaufhaus fällt's ja nicht auf. Man, mhm, nimmt so ein Kleidungsstück, mhm, geht schnell in der Kabine, das fällt nicht weiter auf, sag ich mal, im Trubel. Mhm. Ja, und dann hatte ich eben gemerkt, dass ich dann ein unheimlich tolles Gefühl dabei habe, wenn ich diesen Pulli trage. So, dann bist du, das war dein erstes Stück Kleidungsstück, was du gekauft hast, diesen Pulli. Genau. Ich stelle es mir irre aufregend vor, als du dann den gekauft hast und dann bist du nach Hause gegangen mit dem Ding unterm Arm. Genau. War das dann nicht ganz, ganz spannend, das dann wirklich, ja, zum ersten Mal alleine zu Hause anzuziehen? Genau. Mhm. Das war ganz toll dann. Ja, und dann hast du so peu à peu hast du dir die anderen Sachen auch gekauft. Ja. Ja. Ist es so, dass du dich, wenn du die Sachen anhattest oder während du sie anhast, befriedigst du dich dann selbst auch? Ja. Das ist immer so ein Ritual. Das heißt, wenn genau. du die Dinge anziehst, dann. Genau. Was wäre, jetzt, wir spinnen mal nur so rum. Mhm. Was wäre, wenn deine Frau das erfahren würde? Oh, ich glaube, da gibt's riesen Ärger. Mhm. Also, sie ahnt da überhaupt nichts davon. Wie ist und denn? Ich denke mal, da hätte ich ein großes Problem. Mhm. Wie ist denn eure Ehe? Also, die Ehe ist eigentlich sonst ganz normal. Mhm. Also, da gibt's keine Probleme jetzt. Normal klingt aber auch nicht so ganz. Naja, ich sag mal, eine gute durchschnittliche Ehe, sag ich mal. Ja, verheiratet. Wir sind ja auch schon, sag ich mal, über 10 Jahre verheiratet. Ja. Und sonst verstehen wir uns auch in allen anderen Dingen. Würdest du sagen, also würdest du das Wort Liebe noch in den Mund nehmen, wenn du von deiner Frau sprichst? Ja, doch. Das schon. Das würde ich schon. Ist es sexuell für dich denn noch befriedigend in der Ehe oder bist du jetzt ganz ehrlich auf Abwägen so in der Fantasie? Na gut, ich sag mal, es ist beides gleichberechtigt. Mhm, Aber es macht dir durchaus auch noch Spaß, mit ihr zu schlafen. Ja, genau. Mhm. Und das kommt auch noch regelmäßig vor. Ja. Ja. Wenn du dann diese Frauenkleider anhattest und dich dann selbst befriedigst, dann denkst du immer an Frauen. Oder schlüpfst du dann in die Rolle von Frauen und denkst an Männer? An Männer? Eigentlich nicht. Also ich denke dann speziell an diese Bekleidung. Die Bekleidung? Wie toll halt dann diese Bekleidung aussieht. Ja, und damit ist verbunden die Vorstellung eben von einer Frau auch. Ja, ja. Möchte ich schon sagen. Mhm. Jetzt betreibst du dieses 8 Jahre ganz heimlich. Mhm. Wenn ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen könnte, wie könnte der aussehen? Ha. Dass ich es öffentlich machen dürfte, sagen wir mal so. Ohne, dass es irgendwie größere Konsequenzen hätte. Mhm. Und natürlich müsste deine Frau dann auch irgendwie einbezogen sein. Ne? Ja. Dass sie. Sie müsste damit einverstanden sein. Mhm. Kinder habt ihr ja nicht, hast du gesagt? Nein. Mhm. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Also vom Beruf her bin ich im kaufmännischen Bereich. Im kaufmännischen Bereich. Ja. Mhm. Bei einer großen Firma. Ich finde das, was du da praktizierst, Michael, was da in dir ist, ich finde, dass man das sehr ernst nehmen muss. Mhm. Denn das ist nicht irgendwo so ein kleiner Spaß, sondern es scheint ja doch ein großer Drang in dir zu sein. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du da sehr viel dran denkst immer. Ist das so? Das stimmt. Dass die Gedanken sich immer darum kreisen, auch bei der Arbeit, dass du mich immer denkst, mach ich heute Abend, kann ich mir was kaufen gehen und so weiter. Ja, genau. Mhm. Also, ich finde, da ist irgendetwas in dir, was sehr, sehr Starkes, was sich da jetzt schon so ein bisschen einen Weg geebnet hat. Mhm. Aber vielleicht ist da noch viel, viel mehr in dir. Mhm. Und ich würde dir ganz dringend raten, dass du dieses Problem in der nächsten Zeit mit einem Psychologen mal besprichst. Mit einem Menschen, dem du dich anvertrauen kannst. Mhm. Einem Menschen, mit dem du auch immer wieder sprechen kannst. Ja. Wer weiß, was dahinter steckt. Vielleicht ist das der Anfang einer ganz neuen Entwicklung deines Lebens oder deiner Persönlichkeit auch. Mhm. Ich schlage das deshalb vor, nicht, dass der Psychologe dir das wegtherapieren soll. Das meine ich gar nicht. Mhm. Sondern der soll dir helfen, damit zu leben. Ja. Und vielleicht auch dir helfen, vielleicht irgendwie einen Weg mit deiner Frau zu finden. Mhm. Also weißt du, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich finde, ja. Ich finde nicht, dass du irgendwie einen Riss in der Schüssel hast oder so, wirklich nicht. Der, mhm. der Psychologe soll dir helfen, damit du dich noch mehr entfalten kannst, wie du wirklich bist. Mhm. Und dass du einen Ansprechpartner hast. Weil ich stelle mir das so bedrückend vor, wenn man da immer alleine mit ist und man sich nie austauschen kann. Mhm. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, oder dass du so in Selbstzweifel kamst, Mensch, ich bin ja krank auch oder pervers oder sowas? Ja. Vielleicht ein bisschen schon, also ich weiß halt nicht so richtig, wie ich diese Neigung halt einordnen soll. So, siehst du, genau das finde ich, da kann ein Psychologe dir helfen. Mhm. Ich finde nicht, dass du krank oder pervers bist. Das haben viele Menschen, haben solche Ambitionen, die leben es auch. Aber es ist ein sehr schwieriger Weg, vor allen Dingen, wenn man in festen Bindungen ist. Mhm. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen auch noch ein paar Worte jetzt redest. Mhm. Und der wird dir auch noch helfen, wie du das anstellst, an einen anderen Ansprechpartner zu kommen. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und okay. Respekt, dass du dich getraut hast, hier heute anzurufen. Mhm. Leg bitte auf, mein Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich an. Okay, danke. Tschüss. Alles Gute, Michael. Tschüss. Carsten, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, bei mir ist das keine Sache, die seit 8 Jahren dauert, wie bei Michael, sondern schon seit 10 Jahren. Auch Frauenkleider? Nee, nicht Frauenkleider. Sondern? Ich weiß seit 10 Jahren, dass ich nicht auf Frauen stehe. Mhm. Ich bin in einer ländlichen Gegend hier und ich bin hier in der Politik sehr verankert und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich möchte damit gerne endlich nach draußen. Mhm. Das weiß bisher nur mein bester Kumpel. Der ist glücklich verheiratet, mhm, also nicht von diesem Ufer. Mhm. Also ich merke schon, du traust dich gar nicht, es auszusprechen. Du bist schwul. Das ist richtig, ja. Ja. Lebst auf dem Land. Hast du schon Erfahrungen mit Männern gemacht? Nein. Überhaupt gar nicht. Ja, auch nicht so einfach. Also ich kenne auch keinen hier aus unserem Ort. Na, es hätte ja sein können, dass du mal irgendwo in die Großstadt gefahren bist oder mal irgendwo auf Abenteuertour warst. Das nicht. Nö, das habe ich nicht gemacht. Du hast keinerlei Erfahrungen mit Männern, keine sexuellen Erfahrungen und auch keine erotischen, keine Liebeserfahrungen mit Männern. Nee, habe ich bisher nicht. Mit Frauen denn? So zur, gab es schon Verbindungen mit Frauen? Ja, das habe ich ganz am Anfang probiert und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist nicht das für mich. Das ist nicht. Mhm. Also wenn du da in so einer ländlichen Gegend wohnst und du bist ja nun auch schon 27, munkelt man denn da nicht so ein bisschen schon, ja, was ist mit dem los? Wieso hat er keine Freundin? Warum ist er nicht verheiratet oder so? Also Bekannte aus meinem Umkreis, die sticheln zwar, mhm, aber so direkt hat es mir noch keiner ins Gesicht gesagt. Mhm. Und je älter du wirst, desto größer wird der Druck wahrscheinlich, ne? Die Erwartungshaltung. Ja, es ist für mich weniger ein Druck. Also für mich ist eher das Problem, wie kann ich damit nach außen gehen? Denn das ist für mich ein inneres Bedürfnis, das möchte ich endlich mal. Du bist da in der Kommunalpolitik verwickelt und aktiv und engagiert? Ja, sehr aktiv. Sehr aktiv. Deswegen bin ich auch bei uns hier durchaus bekannt. Wie mutig, jetzt hier anzurufen. Jetzt werden mit Sicherheit, wenn aus deinem Ort Leute zuschauen, zuhören, dich an der Stimme erkennen. Ja, da gehe ich auch von aus. Also ich weiß, dass eine Ratskollegin von mir deine Sendung sehr regelmäßig guckt. Gudrun, wenn du die Sendung guckst, sprich mich bitte drauf an, würde mich freuen. Also so ein bisschen Outing hier über Fernsehen oder Radio ist auch in deinem Sinne. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 27 und möchte endlich damit raus. So, das finde ich allerdings auch, Carsten. Mit 27 ist höchste Eisenbahn, dass man damit rauskommt. Jetzt haben wir schon so offen geredet, in welcher Partei hörst du denn an? Ich bin der SPD. In der SPD, na. Das ist ja auch nicht so ein Problem. Ich dachte jetzt, dass wir irgendwie, das war ich doch ein bisschen in einer konservativeren Ecke. Also 27 Jahren finde ich auch, wenn man so mit sich im Klaren ist, über sich im Klaren ist, ich bin schwul, dann muss es raus. Dann muss es ganz einfach raus. Jetzt hast du schon mal den ersten Schritt hier gewagt. Und dann ist die Frage, wie deine Leute darauf reagieren. Es kann ja sein, dass man sagt, okay, die Zeiten haben sich geändert, auch hier auf dem Land, wir nehmen ihn, wie er ist. Es kann aber auch sein, dass du Spießrutenlaufen vor dir hast. Ne? Kann auch sein. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, einige bei uns werden es akzeptieren, andere werden diesen Spießrutenlauf dann mit mir versuchen zu veranstalten. Mhm. Und dem also so durch Gespräche, jetzt nicht über mich persönlich, aber so allgemein ist es herausgekommen, dass einige das überhaupt nicht akzeptieren können hier bei uns. Mhm. Gut, dann bleibt denen gar nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Oder dir wird nichts anderes übrig bleiben, wenn der Druck oder das Mobbing, sage ich jetzt mal, das gesellschaftliche Mobbing zu groß wird, zu gehen. Aber ich bin ja immer fürs Kämpfen und fürs Durchhalten. Und ich glaube auch, eigentlich auch. Ja, und ich glaube auch, wenn man das macht und sich auch Koalitionen sucht und Menschen, die einem beistehen, dass man das dann auch schafft. Aber es sind ja zwei Problemfälle. Einmal, dass du nach außen gehst und sagst, Jungs, Mädels, hier in der Kommunalpolitik, hier auf dem Land, ich bin nun mal schwul, so ist es nun mal. Das ist das eine. Aber das andere ist, du musst ja auch dein Leben finden. Du musst ja auch Männer finden. Wo ja, findest du? Das ist eigentlich nicht so mein Hauptproblem. Na, aber du musst doch die Sehnsucht haben nach Liebe, nach Sexualität. Ja, aber das habe ich bisher eigentlich gut hinten angestellt. Ich glaube, das hast du sehr gut verdrängt bisher. Ja, habe ich. Oder kompensiert mit allen möglichen Sachen. Ja. Aber da muss sich auch was ändern, finde ich. Ja, nur wie gesagt, das ist nicht mein Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, damit erstmal hier in der Politik, weil ich da auch nicht hinten runterfallen will, damit klarzukommen. Ja gut, aber du darfst natürlich akzeptieren. Ja gut, was heißt hinten runterfallen? Du darfst natürlich auch nicht strategisch daran gehen, nach dem Motto, also ich will jetzt auch meinen Ratssitz oder was du da hast, den will ich auf jeden Fall behalten. Jetzt musst du auch dann in die Vollen gehen und sagen, Leute, ich bin schwul. Nehmt es so hin, ich mache da jetzt kein Parteiprogramm raus, aber ich bin es nun mal. Ja, nee, ein Parteiprogramm will ich da auch nicht draus machen. Mhm. Mal gucken, wer es heute mitkriegt. Ich mal könnte, gucken, wie die Reaktion ich könnte fast schon sagen, wir müssen das gar nicht weiter besprechen. Das ist jetzt schon durch. Das ist richtig. Ist das in Nordrhein-Westfalen oder wo? Bitte? Ist das, woher du kommst, aus Nordrhein-Westfalen? Nein, Niedersachsen. Aus Niedersachsen. In einer kleineren Stadt. Mhm. Ja. Wollen wir die Stadt nennen? Wir können ja eigentlich die Stadt nennen, oder? Ja, es ist Bad Lauterberg. Bad Lauterberg? Mhm. Ja. Und dann weiß jeder, wer gemeint ist. So, Carsten, tolle Sache. Am Tag der Deutschen Einheit im Jahre 2002 hast du dich im Westdeutschen Rundfunk geoutet. Ja. Das wird jetzt in deine Biografie tief eingraviert sein. Ja, ich hoffe. Das war ja auch ein Ziel davon. Ja, das finde ich auch sehr gut und sehr mutig und ich gratuliere dazu. Ja, danke. Aber das andere muss ich jetzt auch nochmal sagen. Mit dem Outen ist es ja nicht getan. Wenn du bisher das alles so verdrängt hast, finde ich, ist das ein großes Manko in deinem Leben bisher gewesen. Jetzt, da vielleicht auch der gesellschaftliche Zwang so gefallen ist, jetzt geh doch mal raus und mach die Augen auf nach Jungs und Männern, damit du die Erfahrung mal sammelst. Ja, was machst du denn mit deinem... Das ist unheimlich schwierig. Ja gut, dann fährst du halt nach Hannover oder nach Hamburg oder nach Bremen und gehst da erstmal so ein bisschen in die schwule Szene. Das musst du ja nicht gleich bei euch da in der kleinen Stadt machen. Ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Wie ist denn das bisher gewesen mit deiner Sexualität? Du musst doch das Bedürfnis gehabt haben. Ja, selbst ist der Mann, ne? Na ja, gut. Aber das müsste doch auch mal ein Ende haben demnächst. Sollte hoffentlich ein Ende haben. Ja, müsste, das ist klar. Ne? Also ich wünsche dir jetzt erstmal, bitte ruf doch noch mal an oder schreib mir. Ich möchte gerne wissen, wie sich das jetzt da auswirkt bei euch in der Stadt. Und ich wünsche dir, dass jetzt so privat auch was in die Gänge kommt bei dir. Ja, ich bin mal gespannt. Dann bleiben wir in Kontakt, Jürgen. Ich bin auch gespannt. Ja, alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Ich frage meine Regie mit Jeanette. Jeanette, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallihallo. Hallihallo. Ja, mein Problem ist meine Familie und die räumliche Situation. Und zwar wohne ich mit meinen Eltern in einer ziemlich kleinen Wohnung. Mhm. Wie groß ist die Wohnung? Circa 60 Quadratmeter. Ja. Also ist schon ziemlich klein für drei Leute. Ja. Und das wesentliche Problem ist eben, dass meine Mama quasi kaufsüchtig ist. Kaufsüchtig? Ja, das heißt, sie kauft Unmengen Sachen, die sie nicht braucht. Also das sind meistens irgendwelche Sachen, einfach so zum Hinstellen, irgendwelche Dekorationsmittel, so Weihnachtssachen und Ostersachen, so das sind Grenze, Sachen, die man im begrenzten Maße haben kann, aber sie kauft das eben mehrfach. Und ja, nochmal zu der familiären Situation. Es gibt nicht noch ein Familienmitglied, also keine Geschwister. Nein. Wir sind zu dritt. Ja. 60 Quadratmeter Wohnung, sehr eng. Mutter ist kaufsüchtig. Ja. Warum wohnst du in der Wohnung noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ja, ja. Ich studiere halt in der Nähe und deswegen... Ist praktisch auch. Ja. Ja. Ist eben auch eine finanzielle Sache. Ja. Und ja, eben auch... Was ist denn jetzt das Problem? Ist das Problem, dass du in dieser engen Wohnung mit deinen Eltern wohnst? Oder ist das Problem auch für dich, dass die Mutter kaufsüchtig ist und du damit gar nicht umgehen kannst? Ja, das Problem ist, dass für uns eigentlich kein vernünftiges Leben mehr... möglich ist. Mhm. Das heißt, das Zeug stapelt sich in der Wohnung. Wo die Wohnung schon so klein ist? Wo die Wohnung schon so klein ist. Und also das Wesentliche ist halt im Wohnzimmer. Was sind denn das für Sachen? Mach mal so ein paar Beispiele. Ja, irgendwelche Kränze, die man sich so an die Tür hängt oder Vasen. Also so Schnickschnack und Nippes und allen Kram zum Hinstellen, ja. Der völlig sinnlos ist. Ja. Und der ist voll gefropft in eure Wohnung, dass es von den Wänden ist. Es ist auf dem Boden und man hat eigentlich nur noch einen ganz schmalen Gang zum Durchgehen. Mhm. Und wenn ich im Wohnzimmer an den Computer will, dann muss ich über das Zeug steigen. Und hast du denn in dieser Wohnung, ich weiß ja nicht, wie die geschnitten ist, hast du da dein eigenes Zimmer? Oder? Ja, ich habe mein eigenes Zimmer. Mhm. Und das ist eigentlich so okay. Mhm. Also in meinem Zimmer ist... Ordnung, aber der Rest ist eben... Jetzt nochmal zu der Kaufsucht von deiner Mama. Ist das so stark, dass sie sich da auch verschuldet oder kann sie sich das leisten? Also bis jetzt ist es eigentlich noch in dem Rahmen, also sie kriegt halt das Geld auch von meinem Vater. Mhm. Und das ist eben auch das Problem, dass mein Vater da noch mitmacht. Also ich muss dazu sagen, sie ist unheimlich dominant und hat quasi alles in ihren Händen. Mhm. Also sie ist hier quasi die Chefin und Bestimmerin und was sie sagt, wird gemacht. Und bis jetzt. Aber sie hat euch oder die Familie noch nicht in den finanziellen Ruin wegen dieser Kauferei gestürzt? Nein, das nicht. Es sind, so wie ich gerade verstanden habe, ja auch eher so Sachen, die alle nicht so sehr teuer sind. Ne? Gut, die Masse macht es vielleicht, aber... Ja, sie kauft eben auch vorwiegend Sonderangebote, weil es eben billig ist. Ja. Aber eben nur, weil es billig ist, nicht weil sie es braucht. Du fühlst dich da in dieser Wohnung gar nicht mehr wohl? Nein, überhaupt nicht. Ja. Und ja, heute war halt auch wieder ganz großer Streit und es ging halt darum, dass sie sich halt nie ändern wird und sie gibt das auch nicht zu. Und, mhm. und was wirfst du deiner Mutter vor? Was sind deine konkreten Vorwürfe? Ja, dass sie aufhören soll. Also meine Forderung ist, dass sie aufhören soll zu kaufen. Mhm. Denn es geht ja so nicht weiter. Würdest du dich in der Wohnung wohler fühlen, wenn der ganze Tand raus wäre? Ja, klar. Also es hängt schon wirklich sehr daran, ne? Ja, dass das ja. so voll ist, ja. dass du kaum... Ich frage jetzt mal, ist es übertrieben ausgedrückt, dass man kaum durch das Wohnzimmer gehen kann? Ja, das ist überhaupt nicht übertrieben. Ganz so ist das. Und in der Küche auch? Ja, in der Küche auch. Also wir kaufen Lebensmittel, die wir nie gebrauchen können. Mhm. Das wird dann alles... Kann man sich im Badezimmer noch normal bewegen oder steht da auch alles Mögliche rum? Da steht auch was rum, aber noch nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Hält sie das denn sauber? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch viel Arbeit ist, diesen ganzen Kram da... Naja, so Staubwischen und so weiter ist gar nicht möglich. Und es gibt halt auch Sachen, die sind gar nicht ausgepackt. Die sind in den Kartons und in den Tüten. Mhm. Also ist das eine richtige Sucht, ne, deiner Mutter? Kann man so sagen. Wie lange geht das schon so? Seit Jahren. Und das ist eben immer schlimmer geworden. Naja, und heute im Gespräch war mit meinem Vater eben, dass ich quasi gesagt habe, es geht so nicht weiter und er müsste sich im Grunde trennen. Aber das Problem... Also Janet, ich finde, du deinem Vater vorstellst, dass er sich trennen soll, das soll er vielleicht lieber selber mal entscheiden. Ja, aber er packt das nicht. Na gut, ist ein anderes Thema. Solltest du dich da rausziehen aus diesem Milieu, aus dieser Wohnung? Habe ich im Grunde auch geplant, wobei das eben aber auch, naja, mein Papa ist eben da nicht so durchsetzungskräftig und ich will halt auch, dass er aus dieser Situation rauskommt. Gut, das ist ja auch sehr ehrenwert, dass du dich auch um deinen Vater, dass du dir da Sorgen machst. Aber du solltest es auch. Umso weniger Reibungspunkte sind einfach dann auch zwischen dir und deiner Mutter da. Ist das Verhältnis denn so zerrüttet, dass du sagen würdest, wenn ich da mal raus bin, habe ich mit der Frau gar nicht mehr viel zu tun? Nee, also das eigentlich nicht. Also das nicht. Also da ist schon auch nur eine Mutter-Tochter-Beziehung schon da, trotz aller Schwierigkeiten. Mhm. Ja, ja. Aber die beiden verstehen sich nicht, offensichtlich nicht gut. Der Vater und die Mutter. Naja, also so furchtbar ist er eigentlich auch nicht. Also naja, aber wenn du sagst, er soll sich trennen von ihr und er soll da raus? Ja, weil sie sich einfach nicht ändern wird. Also sie gibt ihr Problem auch nicht zu. Mhm. Sie würde das nie äußern anderen gegenüber. Also nach außen hin ist alles so happy tralala. Janet, aber nochmal, dein Vater ist ein erwachsener Mann und er ist für sich selbst verantwortlich. Dich stört es immens, wie es bei euch zu Hause aussieht. Dich provoziert es und es gibt Streit und es gibt ständig Spannungen. Daraus ist eigentlich die Konsequenz zu ziehen, dass du bist ja immerhin schon 20 Jahre alt, dass du sagst, okay, mir fällt es vielleicht finanziell auch schwer, aber irgendwie, ich suche mir schon irgendeinen Job, ich finde ein WG-Zimmer, irgendwie wird es schon gehen. Das haben andere Leute auch geschafft. Ja. Raus da. Wie würde deine Mutter denn dann reagieren? Würde sie dich gehen lassen oder ist sie auch noch so eine Kralle, dass sie sagen, nee, du bleibst hier? Eigentlich ist sie eine Kralle, also absolut, total. Mhm. Aber gestern war im Streit eine Äußerung, ich soll doch endlich weg, mit dem Hintergrund, dass sie dann noch ein Zimmer zusätzlich hätte, das sie vollpacken könnte. Dann soll sie es machen, bis sie selbst kapiert, wie schlimm es ist und was... Aber ich glaube nicht, dass sie es kapieren wird. Ja, aber das ist dann auch nicht erstmal dein Problem, Janet. Dein Vater kann einem leid tun, dem kannst du ja auch weiter beistehen, aber du musst da raus. Du musst raus. Meine klare Meinung und Haltung. Dann mal zu. Alles Gute. Ich danke dir, wünsche dir auch. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik Gudrunhausen. Heute ist Tag der Deutschen Einheit, der Nationalfeiertag. Das bedeutet, dass wir morgen Nacht nicht hier sind. Diese Sendung gibt's nicht. Das ist ja Feiertag. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin alles Gute, tschüss und bye bye.